SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 18. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Der vergessene Alchemist heißt die Novelle, in der wir uns gerade befinden. Der Alchemist Jakobus van Dell hat seinen Kopf verpfändet, dass er für Kaiser Rudolf Blei in Gold verwandeln kann. Es ist ihm nicht geglückt und jetzt ist er auf der Flucht. Der Hofnarr Anton Brauser hat ihm über die Burgmauer geholfen, doch beim Absprung von der Strickleiter hat van Dell sich den Fuß verstaucht. Die Flucht endet in einer kleinen Hütte an der Umfassungsmauer, die dem Brauser gehört. Es liest Felix von Manteuffel. Als es Morgen wurde, erhob sich der Brauser von der Erde und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Der van Dell lag wach. Der Schmerz im Bein, die ungewohnte Umgebung, vor allem aber die Furcht vor dem Tag, der jetzt anbrach, hatten ihn keine Ruhe finden lassen. Der Brauser schleppte das kupferne Waschbecken, auch eine Reliquie, herbei, holte Wasser und wusch seinem Herrn Gesicht, Hals und Hände. Dann brachte er ihm Brot und Käse, und dazu sagte er, wie alle Tage, sein Sprüchlein: »Esst, Herr! Ihr werdet Brot und Käse nach eurem Wunsch finden, das Brot leicht, den Käse schwer.« Er erneuerte die Kompresse und dann bat er den van Dell um Urlaub. Er wollte in die Burg zurück und sehen, wie sich die Dinge dort anließen. »Es wird einen höllischen Lärm geben, wenn sie merken, dass ihr das Weite gesucht habt«, prophezeite er. »Die, die es dem Kaiser hinterbringen, werden Beulen und blutige Schrammen davontragen und vielleicht noch Schlimmeres. Er wird in Raserei geraten und ihnen an den Kopf werfen, was er zur Hand hat. Leuchter, Schüsseln, Teller, allerlei Gerät, Messer, Dosen, Figuren aus Holz, Stein oder schwerem Metall, deren stehen immer etliche in des Kaisers Kammer, dass er sie den Leuten an den Kopf werfen kann. Und vielleicht wird er sogar mit dem Degen auf sie losgehen.« »Mir hat er einmal ein Buch mit Bildern von den Leiden Christi nachgeworfen. Später hat er es bereut und bittere Tränen darum vergossen, aber nicht um meinetwillen, sondern des beleidigten Erlösers wegen.« »Und wie wird es weitergehen?« erkundigte sich voll Sorge der van Dell. »Mit den Leuchtern und Schüsseln wird es wohl nicht abgetan sein.« »Gewiss nicht«, sagte der Brauser. »Der Kaiser wird den Herrn Obersthofmarschall und den Herrn Oberstburggrafen zu sich befehlen und über sie herfallen, wird toben und schreien, sie hätten euch zur Flucht verholfen, seien von Matthias dafür bezahlt. Der Herr Obersthofmarschall wird einen roten Kopf bekommen, aber der Herr Oberstburggraf wird den Kaiser beschwichtigen. Er wird ihm versprechen, euch zu greifen und zurückzubringen, und er wird euch auf allen Landstraßen und in allen Herbergen suchen lassen, aber nur eine oder zwei Wochen lang. Denn dann wird die Sache dem Kaiser aus dem Sinn gekommen sein, weil sich in seinem Kopf die menschlichen Dinge, Zorn, Verdruss, Reue, wie auch Hoffnung oder Vertrauen, oft sehr rasch in ihr Gegenspiel verkehren.« »Und hier wird man mich nicht suchen?« fragte der van Dell. »Hier nicht, nein. Hier seid ihr sicher«, beruhigte ihn der Brauser. »Vielleicht hat sich just darin, dass ihr so übel von der Leiter gesprungen seid und nicht weiter konntet, Gottes liebende Vorsorge für euch offenbart. Ich gehe jetzt, werd die Türe hinter mir verschließen. Am Abend bin ich zurück. Lasst euch inzwischen die Zeit nicht lang werden. Ich werde sie verwenden, um über die vielen Wechselfälle meines Lebens nachzusinnen«, sagte der Alchemist. »Auch werde ich in diesem Buch lesen, das mir ein Trost in meiner Kümmernis sein wird.« Und er zog den Seneca aus seiner Tasche. Aber er fand, als der Brauser gegangen war, die Ruhe nicht, um irgendeinem Gedanken nachzuhängen. Die Abenteuer und Wechselfälle seines Lebens, aus deren Ablauf und Ausgang er in seiner gegenwärtigen Bedrängnis Zuversicht gewinnen wollte, stoben durcheinander und zerflossen in nichts. Er versuchte, im Seneca zu lesen, aber die Worte ergaben ihm keinen Sinn. Er las und wusste nicht, was er gelesen hatte. Er war müde und konnte nicht schlafen. Die Zeit wollte ihm nicht vergehen. und er suchte nach einem Mittel, sie zu überlisten. Er bewegte den Fuß. Der Schmerz fiel über ihn her und wurde unerträglich. Dann ließ er nach, wurde milder, blieb noch eine Weile und verschwand. Da war ein wenig Zeit vergangen. Er wiederholte das Spiel, aber da fand er, dass er den Gewinn an Zeit mit allzu viel Schmerz bezahlt hatte. Sein Auge haftete an den Schnecken an der Bretterwand der Hütte, und es schien ihm, als wären das die Stunden dieses Tages, die so träge dahinschlichen. Gegen Mittag schlief er ein. Es war ein kurzer und unruhiger Schlaf, und doch fühlte er sich besser, als er erwachte. Er meinte, viele Stunden geschlafen zu haben. Er brachte es nun zu Wege, ein wenig in seinem Seneca zu lesen. Bald aber legte er das Buch aus der Hand. Er sagte sich, der Tag sei nun zu Ende, gleich käme die Dämmerung, und bei schwindendem Licht sei nicht gut lesen. Es war aber noch früh am Nachmittag. Dennoch verging ihm der Rest des Tages ein wenig rascher, denn jetzt begannen die Kapuziner in ihrem nahegelegenen Kloster mit ihrem Läuten, Klingeln und Chorsingen. Der Brauser, der gegen 9 Uhr abends kam, fand ihn ruhiger, als er erwartet hatte. Der Fandel versuchte, sich aufzurichten und wollte gleich alles wissen, aber der Brauser legte den Finger an die Lippen. »Leise, Herr, leise«, sagte er. »Es sind 2 von den Gärtnerburschen ganz in der Nähe, die könnten euch hören.« Flüsternd fragte der Fandel, wie es oben stünde, ob der Lärm groß gewesen sei und ob man ihn schon in den Herbergen und auf den Landstraßen suche. Der Brauser stellte seinen Rückenkorb auf die Erde und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Dann schlug er Feuer und machte Licht. »Es hat keinen Lärm gegeben«, berichtete er. »Sie wissen es noch gar nicht, dass ihr fort seid.« »So hat mich der Kaiser nicht zu sich befohlen?« rief der Fandel. Der Brauser öffnete die Tür ein wenig und blickte hinaus. Die beiden Gärtnerburschen waren nicht mehr zu sehen. Man hörte ihre Stimmen aus einiger Entfernung. »Sie sind fort«, sagte er. »Nein, der Kaiser hat nicht nach euch gefragt.« »Und er hat auch nicht den Palfi oder den Malaspina zu mir geschickt?« wollte der Fandel wissen. »Nein, keiner von des Kaisers Kammerherren kam, um nach euch zu sehen«, sagte der Brauser. »Ich kann das nicht verstehen«, rief mit Kopfschütteln der Fandel. »Ist heute der St. Wenzelstag oder wessen Tag ist heute?« Der Brauser traf die Vorbereitungen zum Abendessen. Er rückte den Tisch in die Nähe des Fandel und legte ein weißes Tuch auf. »Vielleicht hat der Kaiser, weil eben heute St. Wenzelstag ist, nicht Zeit gefunden, sich um euch zu bekümmern«, meinte er. »Denn der St. Wenzelstag ist für ihn immer ein verdrießlicher Tag. Er soll mit der brennenden Kerze in der Hand in der Prozession gehen, sich der Menge zeigen, und das tut er nicht gerne. Der Herr Erzbischof und der Bischof von Olmütz waren beide in Audienz bei ihm, haben ihm beweglich vorgetragen, wie man in einer Zeit, da der Utraquismus überall im Königreich sein ketzerisches Haupt erhebe, dem frommen katholischen Volk das gewohnte Schauspiel und Gepränge nicht vorenthalten dürft. Und wie auch sein Vater, der verewigte und in Gott ruhende Kaiser Maximilian II., es niemals unterlassen hätte, an des heiligen Wenzelstag in der Prozession zu gehen.« Er fuhr sich mit der Hand über die Augen. Dann holte er aus seinem Korb ein Fischgericht hervor, eine kalte Platte, gesottene Eier, Früchte, Käse und eine Kanne Wein. »Morgen«, sagte er, als müsse er den Fandel beruhigen und trösten, »wird seine Majestät sich gewiss daran erinnern, dass ihr euren Kopf verwettet und verloren habt.« 17 Tage blieb der Fandel in seinem Asyl, in der Hütte des Brauser. 17 Tage lang ereignete sich nichts. Es schien, als ob der Kaiser ihn vergessen hätte. Anfangs fiel es ihm schwer, den Tag in Müßiggang und mit Träumereien zu verbringen. Dann aber fand er Mittel, sich die Zeit ein wenig zu vertreiben. Er beobachtete die Ameisen in der Hütte, von denen es zwei Arten oder Völker gab, die roten und die braunen. Und sie glichen darin den Menschen, dass die einen mit den anderen nicht Frieden halten konnten, sondern sie stellten einander mit meuchlerischen Anschlägen nach. Er sah das Netz der Spinne und wie die kleinen Mücken in der Spinnwebe hängen blieben, indes die großen Wespen hindurchfuhren. Auch wiederum ein Sinn und Spiegelbild der Zeit und der menschlichen Dinge. Er lernte, dass, wenn er dreimal den Rosenkranz betete und zweimal das Credo, just 8 Minuten vergangen waren. Er übte sich im Gehen, erst mit Hilfe eines Stocks, dann ohne einen solchen, und des Nachts trat er bisweilen vor die Hütte und betrachtete den Sternenhimmel. Mit dem Brauser, der hin und wieder auch tagsüber in die Hütte kam, denn Vorsicht war nun minder nötig, führte er lange Gespräche über die Natur des Menschen und wie auch das Glück der Mächtigen und Reichen nur armselig sei, gemessen an der Unersättlichkeit ihrer Wünsche. Über die großen Kräfte, die in Edelsteinen und Metallen, im Blut gewisser Tiere und in den Pflanzen, die man bei Vollmond pflückte, verborgen lagen. Von einem Meerfisch berichtete er ihm, den die Gelehrten Uranoskopus nannten. Der habe nur ein Auge, und mit diesem blickte er immerdar den Himmel an. Und die Menschen, begnadet mit 2 Augen, täten dies nicht. Er wies dem Brauser 2 Gestirne, die sich unablässig nach Osten bewegten, einem unbekannten Ziel zustrebend, der eine in höchster Eile fliehend, der andere in Verfolgung. Und dieses Zeichen, sagte er, bedeute den Tod hoher Prinzen, Verräterei der Bedienten, Veränderung in der Religion und in der Regierung vieler Länder, kurz großen Jammer. Der Astrologe könne diese Ereignisse wohl voraussehen, aber nicht abwenden. Denn die höchste Weisheit, die zu erlangen sei, liege beschlossen in den Worten: Herr, dein Wille geschehe, so im Himmel wie auch auf Erden. Der Brauser wiederum berichtete dem Vandell, dass der Kaiser höchst ungehalten sei über den Erzbischof von Prag, den Olmützer Bischof und den heiligen Wenzel, denn er habe sich bei der Prozession mit dem Kerzenlicht den Bart versengt. Er habe ferner der Hofküche 2 Dukaten bewilligt, um die Klauen der Wildschweine, die auf die kaiserliche Tafel kamen, zu vergolden. Und dass die Metzger der Judenstadt, die das Fleisch für die Fütterung der im Hirschgraben gehaltenen wilden Tiere beizustellen gehalten waren, an das Obersthofmeisteramt einen Brief gerichtet hatten, der mit Segenswünschen und einer Anrufung Gottes in hebräischer Sprache begann und die hebräischen Schriftzeichen säen, Schüreisen, Krückstöcken, Ofenröhren und Mehlschaufeln gleich. Am 18. Tag kam der Brauser zu einer ungewohnt frühen Stunde schon am Vormittag in die Hütte. »Herr«, sagte er, als er die Tür hinter sich zugezogen hatte, »ich habe kaum Atem, so eilig bin ich zu euch gelaufen.« »Und was bringst du für Nachricht?«, fragte der Alchemist. »Die allerbeste, die ihr euch wünschen könnt«, gab der Brauser zur Antwort, und dann berichtete er, dass die beiden Hakenschützen, die vor der Tür der Werkstatt postiert waren, ihrem Leutnant gemeldet hätten, dass er, der Vandell, sich schon seit 2 Wochen nicht gezeigt habe, auch sonntags nicht wie gewohnt zur Messe gegangen sei. Der Leutnant habe das dem Kommandanten der Leibwache rapportiert und hinzugefügt, dass die Türe versperrt sei und dass auf Pochen keine Antwort käme. Der Kommandant der Leibwache habe dem Obersthofmarschall Meldung erstattet und dieser habe die Tür der Werkstatt gewaltsam öffnen lassen. »Das heißt also«, unterbrach ihn der Vandell, »dass Sie vielleicht jetzt schon auf der Suche nach mir sind.« »Nein«, sagte der Brauser, »hört nur weiter. Als man dem Kaiser hinterbrachte, dass ihr fort seiet, blickte er kaum auf. Er legte seine Hand zuerst an die Stirn und dann auf sein Ohr, wollte damit sagen, der Kopf schmerze ihn und er wolle nichts weiter hören. Dann fuhr er fort, das Werk einer Uhr zu zerlegen. Damit hat er sich den ganzen Morgen beschäftigt. Aber der Philipp Lang, der dabei stand, sagte, man solle seine Majestät mit der Sache nicht turbieren. Seine Majestät bedürfe eurer nicht mehr. Er habe einen anderen Goldmacher in Dienst genommen. Der verstünde diese Kunst besser als alle Philosophen, Alchemisten, Schwarzkünstler und Zigeuner. »Einen anderen Goldmacher?« rief der Vandell aufs Höchste erregt. »Wie heißt er? Woher kommt er? Wo befindet er sich?« »Das weiß ich nicht«, erklärte der Brauser. »Der Philipp Lang wollte es mir nicht sagen. Er macht, scheint es, ein großes Geheimnis daraus. Aber es muss wohl wahr sein, denn seit Wochen hat der Kaiser alle Taschen voll Gold. Und er gibt es aus, als hätte er noch viel mehr zu erwarten.« Versteckt es nicht wie vordem in Ritzen und Spalten. Erst gestern hat er 15 Dukaten für ein Konterfei Christi bezahlt. Er hat ihrer schon ein Dutzend, aber er kann ihrer gar nicht genug bekommen. Ich sag, ein Narr soll nicht kaufen und ein Blinder nicht laufen. Wenn ich ihm morgen einen groben Kiesel hinaufbringe und sag, das sei der Stein, auf dem der Patriarch Jakob gesessen sei, als er die Himmelsleiter sah, ich wett mit euch, er kauft ihn. Der Vandell schwieg und starrte vor sich hin. Nach geraumer Zeit erst schien er wie aus einem Traum zu erwachen. Er bat den Brauser, er möge ihn allein lassen. Er müsse mit sich zu Rate gehen, was nun zu tun sei. Er ergriff die Hand des Brauser, drückte sie und dankte ihm dafür, dass er so viel getan habe und dass er sogar bereit gewesen sei, sein Leben einzusetzen, um ihn zu retten. »An das Gott erbarmen, was ist da groß zu danken?« meinte der Brauser verlegen und verwirrt. »Ihr wisst, wie ich euch zugetan bin. Euch zuliebe würde ich auch Kettensklave werden.« Als der Vandell dann allein war, kam ein Übermaß von Schwermut über ihn. Mit unüberwindlichem Schmerz wurde er dessen inne, dass sein Leben sinn- und wertlos gewesen sei. Es war ihm nicht gelungen, das große Magisterium, die Blei in Gold verwandelnde Essenz, die man auch den roten Löwen, das fünfte Element und die Taube des Trismegistus nannte, zu finden. Aber einem anderen war es gelungen. Strebend und immer wieder enttäuscht war er über all seiner Mühe ein alter Mann geworden. Was blieb ihm noch im Leben? Hoffnung? Welches Ziel? Er neigte sich im Geiste vor dem großen, unbekannten und geheimnisvollen Alchemisten, der glücklicher als er gewesen war. Noch einmal blickte er auf sein vergangenes Leben zurück. Es erschien ihm nichtig. Mit seinem Schermesser schnitt er sich die Pulsadern auf. Der Brauser fand ihn in seinem Blute liegend und ohne Bewusstsein. Er schrie und wollte fort, um Hilfe zu holen, aber er besann sich. Er nahm eines der Hemden des verstorbenen Kaisers, riss es in Streifen und verband die Handgelenke des Vandell, dass das Blut nicht weiterrinnen sollte. Dann lief er, um einen Arzt herbeizuschaffen. Der Arzt kam, aber aus dem Vandell war jegliches Leben geschwunden. Als man ihn am Abend forttrug, um ihn in geweihter Erde zu bestatten, da ging der Brauser hinter der Leiche und schrie, heulte und gebärdete sich unsinnig und wütete gegen sich, so wie er einst geschrien, geheult und gegen sich gewütet hatte, als man seinen Herrn, den Kaiser Maximilian, mit großem Gepränge hinüber nach St. Veit zu Grabe trug. Der Branntweinkrug. In der Woche zwischen dem Neujahrs- und dem Versöhnungsfest, die man die Bußwoche nennt, in einer Nacht, in der der bleiche neue Mond am Himmel steht, erheben sich auf dem Prager Judenfriedhof die Toten des vergangenen Jahres aus ihren Gräbern, um Gott zu lobpreisen. Es ist ihnen wie den Lebendigen ein Neujahrsfest vergönnt. Und sie feiern es in der Altneuschule, dem uralten Hause Gottes, das bis zur halben Höhe seiner Mauern in die Erde versunken scheint. Und wenn sie das Loblied Avinu Malkeinu, unser Vater und König, gesungen und in Almenor dreimal umschritten haben, rufen sie zur Tora. Die, deren Namen sie rufen, weilen noch im Reich der Lebendigen. Doch müssen sie dem Ruf gehorchen und zu denen, die sich da versammelt haben, stoßen, ehe noch das Jahr zu Ende ist. Denn ihr Tod ist oben beschlossen. In dieser Nacht zu später Stunde gingen die beiden Hochzeitsmusikanten und Spaßmacher, der Jäckelenarr und der Koppelbär, zwei alte, müde Männer, miteinander streitend und einander scheltend durch die Gassen der Judenstadt. Sie hatten bei einer Hochzeitsfeier in der Altstadt für einen Viertelgulden zum Tanz aufgespielt. Der Jäckelenarr auf der Geige, der Koppelbär auf der Maultrommel, denn die jüdischen Musikanten standen, weil sie die neuesten Tänze kannten, auch bei den Christen in gutem Ansehen. Nach Mitternacht aber war unter den Gästen, von denen einige dem starken Prager Altbier und danach dem Branntwein über Gebühr zugesprochen hatten, eine Schlägerei entstanden. Und wie die erste Bierkanne durch die Luft sauste, hatten die beiden Musikanten mit ihren Instrumenten das Weite gesucht. Denn wenn Esau trinkt, so sagten sie sich, bekommt Jakob die Prügel. In dem allgemeinen Durcheinander aber hatte Koppelbär ein Krüglein mit Branntwein beiseite gebracht und mit sich gehen lassen. Und um dieses Branntweins willen war es jetzt zwischen den beiden zu einem Streit gekommen. Nicht, dass der Jäckelenarr sich und dem Koppelbär einen Schluck Branntwein vom Hochzeitstisch missgönnt hätte. Aber dem Koppelbär war ein Genuss starker Getränke untersagt. Denn er war ein Jahr zuvor von einem Schlagfluss gerührt worden und wochenlang da niedergelegen, und noch jetzt zog er beim Gehen den linken Fuß nach. Er hielt sich freilich nicht an das Verbot, er lachte darüber. Die lahmen Hunde, sagte er, lasse der Tod am längsten leben. Aber der Jäckelenarr war aus Sorge um das Leben und die Gesundheit seines Freunds beinahe hypochondrisch geworden. »Du bist ein arger Dieb. Ich schäme mich deiner«, hielt er ihm vor. »Nichts ist vor deinen Diebsfingern sicher. Du würdest, wenn niemand hinsieht, die 5 Bücher Moses stehlen, mitsamt dem 8. Gebot. Wenn es wenigstens, es gab dort eine Sorte Fladen mit Honig und Mohn, die der Tafel eines Königs würdig gewesen wären, und wir haben für den Sabbat nichts im Hause als eine Schüssel Bohnen und ein Stückchen Fisch. Aber Branntwein! Was soll uns der Branntwein? Dir ist er verwehrt und mir ist er zuwider.«